1 Live. DJ Session mit Cyril. Ihr hört 1 Live und das ist die zweite Stunde der DJ Session. Heute mit einem Set des australischen DJ Cyril. Mit seinem Song Stumbling In sorgte er 2023 für einen der Festival-Hits des Jahres. Jetzt aber erstmal seine aktuelle Single That's Her mit niemand geringeren als Wiz Khalifa. Viel Spaß damit. The party with me, well, it all depends. When the bell was here tonight, they said, that's her, yes, sir. That's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her. When the bell was here tonight, they said, that's her, yes, sir. That's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her. When the bell was here tonight, they said, that's her. The type to make you nervous, the type to make you buy some bottles on purpose. Bottle service, bottle herb lit, body perfect. Know how to roll a thick. Archive your closet and clothing. Who gon' lead a party with me? Well, it all depends. When the bell was here tonight, they said, that's her. Yes, sir. That's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her, that's her. When the bell was here tonight, they said, that's her. Yes, sir. That's her, that's her, that's her, that's her, that's her, yes, sir. That's her. Let me find out what size you wear. Can I buy you a Cartier? Fly you in the air, take you everywhere. Water crystal clear, help you disappear. You've been disciplined lately, oh you working out. New working out, that's what you heard about. You look perfect now, what you nervous about? Who gon' lead a party with me? Well, it all depends. I got enough for everybody. Live DJ Session mit einem Set von Cyril. Hier kommt jetzt die Nummer Praise You von Fatboy Slim im Remix von unserem Resident Purple Disco Machine. Viel Spaß weiterhin. 1 Live. DJ Session mit Cyril. Chintera. to the right, to the left, to the right, la noche entera. Hier ist 1 Live und hört die 1 Live DJ Session mit einem Set von Cyril. Aktuell hört ihr noch den Track La Noche von Chris Lake, Skrillex und Anita B. Queen. Weiter geht's mit einem Remake von Somebody's Watching Me in einer Remix-Version von Koss. Viel Spaß damit! Oh, DJ Session, ihr hört aktuell ein Set von Cyril. Gerade gab es den Track Push the Feeling On von Lucas and Steve aus den Niederlanden auf die Ohren. Viel Spaß weiterhin mit Cyril in the Mix. Thank you. broken down and everywhere. Bet you wanna touch me there. I want it right now. Let the people stop and stare. I don't really care. We can do it anywhere. You like to move it, move it. I like to move it, move it. Get up and get right to it. Our body's speaking through it. Speaking through it. Speaking fluid. Live DJ Session mit meinem Gast DJ Cyril. Der Track, den ihr gerade gehört habt, war seine Neuauflage des The LA Klassikers There She Goes, welcher letztes Jahr auf TikTok komplett durch die Decke ging. Viel Spaß weiterhin mit seinem Mix. Get low for the fun. starts to go. fast am Ende der DJ-Session mit Cyril, aber gleich geht's direkt in der dritten Stunde weiter mit einem Set von unserer Resident DJ Nora and Pure. Viel Spaß weiterhin wünsche ich euch hier mit der 1Live DJ-Session. Session mit Cyril.